Es ist 5 vor 8. Hier sind die Neuigkeiten aus Hessen, Deutschland und der Welt mit Eva-Maria Lauber. Hitradio FFH. Die Nachrichten. Guten Abend. Ein kleines Mädchen verschwindet im ostwestfälischen Brakel spurlos und taucht Stunden später in Fritzlar in Nordhessen auf. Die Polizei ermittelt wegen einer Straftat. Eine tatverdächtige Person wurde vorläufig festgenommen. FFH-Reporterin Madeleine Kassem. Die 10-Jährige kommt gestern nach der Schule nicht nach Hause. Stundenlang suchen Polizei und Feuerwehr nach ihr. Am Abend dann die Überraschung. Das Kind wird im rund 80 Kilometer entfernten Fritzlar gefunden. Was passiert ist und wie das Mädchen dorthin gekommen ist, dazu wollen die Ermittler nicht sagen, um die Persönlichkeitsrechte des Kindes und der Familie nicht zu verletzen. Das gelte auch für die Person, die festgenommen wurde. Madeleine Kassem, Fritzlar. Weiterer Tiefschlag für die AfD. Alle Europaabgeordneten der Partei sind aus der rechten ID-Fraktion im Europäischen Parlament ausgeschlossen worden. Grund dafür seien die zahlreichen Negativschlagzeilen, die es in den letzten Wochen zur AfD gab, vor allem rund um Spitzenkandidat Krah. FFH-Reporter Peter Ebeling. Schon bisher fühlten sich die Mitglieder der rechten Fraktion im Europaparlament in der Schmuddelecke. Und vor allem die Französin Marine Le Pen hat das immer geärgert. Jetzt wurden 9 Abgeordnete der AfD rausgeworfen, unter Hinweis auf den AfD-Spitzenkandidaten Maximilian Krah. Die AfD wollte gerne, dass nur Krah gehen muss, aber der Rauswurf traf alle. Nun muss sich die AfD Gedanken machen, wo sie nach der Wahl eine Heimat sucht und ob die Rechten dadurch seriöser wirken, muss man abwarten. Dieter Ebeling, Brüssel. Schlag gegen eine internationale Schleuserbande auch in Hessen. Die Bundespolizei hat 5 mutmaßliche Mitglieder festgenommen, die hauptsächlich Syrer gegen Geld nach Deutschland gebracht haben sollen. Dabei gab es auch in Wiesbaden und Kassel Durchsuchungen. Die Männer aus Syrien und der Ukraine seien planvoll und äußerst professionell vorgegangen, so die Bundespolizei. Sie sitzen nun in Untersuchungshaft. Auch bei uns in Hessen wackelt ab und zu die Erde. Etwa alle 3 Tage gab es laut Landesamt für Umwelt 2023 ein kleines Erdbeben. Das stärkste in Pfungstadt. FFH-Reporter Marc Wilhelm. Das hatten im vergangenen September viele mitbekommen. Ein Erdbeben bei Pfungstadt in Südhessen mit einer Stärke von 3,1 hat ein bisschen rumort. Schäden gab es aber keine. Gefährlich wird es erst ab Stärke 5. Insgesamt hat 2023 in Hessen 142 Mal messbar die Erde gewackelt. Das ist in etwa so viel wie im Schnitt der vergangenen Jahre. Besonders häufig bebte die Erde wie üblich im Taunus, in der Region östlich von Bad Schwalbach. Marc Wilhelm, Funkstadt. Und jetzt der FFH-Staupilot mit Tobias Radloff. Und wir gucken auf die Straßen, das ist gleich 20 Uhr, liebe Autofahrer A3, Frankfurt-Würzburg, unverändert. Will das hier nicht flüssiger werden? Zwischen Frankfurt-Süd und Hanau streckenweise immer noch so ein bisschen stockender Verkehr oder Stop and Go. Radloff entscheide ich. So, A7 Fulda-Kassel zwischen Hartenbacher Dreieck und Kirchheimer Dreieck. 2 Kilometer Stau auch hier an der Baustelle. A44 Dortmund-Kassel unverändert 9 Kilometer stockend. An der Baustelle zwischen Zierenberg und Dreieck-Kassel-Süd brauchen Sie weiter Geduld. Landkreis Darmstadt-Dieburg. Die Vollsperrung zwischen Messel und Eppertshausen wegen Bergungsarbeit nach einem Unfall in beiden Richtungen. Und die geht noch bis morgen Mittag 12 Uhr. Hier war gestern schon ein LKW mit Baumstämmen umgekippt. Die Bergung ist doch etwas umfangreicher. Weiterhin bitte ausweichen über Urberach. Der Landkreis Kassel, die Vollsperrung zwischen Zwergen und Niedermeiser in beiden Richtungen gilt immer noch aufgrund eines Unfalls. Bitte ausweichen über Liebenau und Niederlistingen. Wo auch immer Sie unterwegs sind, kommen Sie gut und sicher an Ihr Ziel. FFH, das Wetter. Jetzt im Laufe des Abends und auch später in der Nacht werden es in Hessen zwischenzeitlich mal so ein paar Wolken mehr. Zum Teil dann auch Schauer und Gewitter möglich. Und das bei 8 bis 13 Grad. Morgen der Freitag ziemlich durchwachsen, oft grau und nass. Die Sonne versucht es aber auch, so gut sie kann. Und das bei maximal 22 Grad.